Alhamdulillah, alles Hochgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet. Und so bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um Rechtleitung und suchen Zuflucht bei ihm vor der Irreleitung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unsere Sünden vergeben, unseren Iman stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben. Liebe Geschwister, traurig aber wahr, aber der Monat Ramadan ist vorbei. Auch die Nächte, die edlen Nächte sind vorüber. Dieser Monat ist von uns gegangen, damit er nächstes Jahr wieder zurückkehrt, während wir insha'Allah ta'ala noch alle am Leben sind. Nicht nur der Monat ist vorbei, sondern auch das Fasten an diesem Monat ist zu Ende und das Gebet in der Nacht in der Gemeinschaft der Moschee ebenfalls. Es ist der Monat der Vergebung gewesen und der Monat der Barmherzigkeit Allahs. Es ist so, als wäre nichts gewesen, zumindest bei manchen von uns, aber andere haben von diesem Monat, denke ich, viel profitiert. Es war der Monat, in dem wir Allahs viel gedacht haben, in dem wir viel Koran gelesen haben. Der Monat, in dem wir nicht nur gefastet, sondern auch, insha'Allah, gespendet haben und viel Gutes anderen Menschen getan haben. Der eine hat den anderen eingeladen. Der eine war Grund dafür, dass der andere sein Fasten nach dem Maghrib gebrochen hat. Der eine hat sie für seine Verwandten besucht oder auch am Eid-Tag. Und der eine oder andere hat die Süße des Glaubens, insha'Allah, zu spüren bekommen. Und der eine oder andere hat es genossen, im letzten Drittel der Nacht mit seinem Herrn subhanahu wa ta'ala zu sprechen. In diesem Monat haben manche miteinander gewetteifert und manche haben eine Charakterreinigung bekommen. Aber wirklich arm und bedürftig ist nicht derjenige, dem du die Zakat al-Fitr in die Hand gedrückt hast oder die Zakat deines Vermögens, sondern wirklich arm und bedürftig ist eigentlich derjenige, der diesen Monat erlebt hat und nicht darin eine Beute gemacht hat. Und mit der Beute meine ich die Vergebung Allahs, dass er etwas aus diesem Monat mitgenommen hat, was ihn auch in den nächsten 11 Monaten bis zum nächsten Ramadan weiterhin prägt. Arm und bedürftig ist auch derjenige, der in diesem Monat sich viel Mühe gemacht hat und viele gute Taten angehäuft hat, aber sobald verkündet worden ist, dass der Ramadan vorbei ist, macht er auf seinen Fersen Kehr und er kehrt wieder zurück zu seinem alten Weg, den er vorher gegangen ist. Und er tauscht das Gute, was Allah ihm gegeben hat, durch etwas Schlechtes aus. Und das ist sicherlich eine Erniedrigung für einen selbst. Und eine Person, die seinem Herrn diesem Zustand gegenübertritt, hat sicherlich keine Entschuldigung. Liebe Geschwister, die Frage, die man sich wirklich nach solch einer Begebenheit fragen muss oder stellen muss, ist: Was mache ich nach diesem Monat Ramadan? Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich gefastet habe. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich spenden konnte. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich an Unterrichten teilnehmen konnte und die Geduld hatte, vielleicht sogar täglich zuzuhören. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich in die Moschee regelmäßig kommen kann und der Gemeinschaft beten kann. Und offensichtlich ist die Arbeit doch nicht der Hinderungsgrund dafür, dass man in die Moschee kommt. Ich habe mir all diese Dinge bewiesen. Deswegen habe ich vor Allah subhanahu wa ta'ala kein Argument, Allahs Haus zu verlassen und Allahs Haus auf Wiedersehen zu sagen bis zum nächsten Ramadan. Und das gleiche gilt für die guten Taten. Keiner von uns ist durch seine Zakat arm geworden. Insofern können wir auch weiterhin spenden, auf das Allah subhanahu wa ta'ala seine Barmherzigkeit auf uns hinabsendet. Alqama fragte einmal die Mutter der Gläubigen, Aisha radiallahu ta'ala anha, sie fragte sie, wie sahen die Taten des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus? Gab es bestimmte Taten, die er an bestimmten Tagen nur gemacht hat? Also gab es bestimmte Tage, die er ausgewählt hat, gesondert ausgewählt hat für bestimmte Taten, sagte sie, nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte regelmäßig zu handeln. Aber sie sagte, aber wer von euch ist imstande, das zu tun, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu leisten vermochte? Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Insofern bringt sie uns bei, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Sie will nicht absprechen, sie will nicht verleugnen, dass man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in keiner Weise nacheifern kann. Nein, das ist nicht mit diesem Hadith gemeint. Sondern sie will sagen, er hat alaihi salatu wasallam regelmäßig Gutes getan. Und dazu gehört zum Beispiel sein Fasten und sein Beten, dass er das regelmäßig gemacht hat. Und gleichzeitig will sie aber sagen, Vorsicht, wenn du zu viel machst, mach, dann wirst du das vielleicht vernachlässigen. Und du wirst nicht das Gleiche machen können wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Denn Abdullah ibn Amr ibn As berichtet uns, Entschuldigung, Aisha radiallahu ta'ala anha berichtet uns, dass er sallallahu alaihi wasallam regelmäßig im Ramadan, sagte, weder im Ramadan noch außerhalb von Ramadan hat er mehr als 11 Raka'a in der Nacht gebetet. Und sie will damit sagen, er hat also eben nicht speziell irgendwie bestimmte Zeiten genommen und dann etwas Außerordentliches gemacht, was er nicht sonst macht. Natürlich, im Ramadan hat er ein bisschen mehr länger gebetet, aber seht ihr, die Anzahl der Raka'a waren immer noch, waren jetzt nicht 50 oder 100 Raka'a oder ähnliches. Und deswegen, liebe Geschwister, du kannst den Propheten sallallahu alaihi wasallam nachmachen. Erstmal in der Tatsache, dass du überhaupt betest. Nachts meine ich jetzt natürlich. Zweitens die Anzahl, aber drittens auch die Art und Weise und die Länge und die Schönheit des Gebetes. Und du wirst nicht, sagt sie, ihm nachmachen können komplett. Sie konnte selbst nicht, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Aber sie will dir damit sagen, mach etwas und wenn es nur wenig ist. Wenn es keine 11 Raka'a sind, eine Stunde lang, dann mach wenigstens 10 Minuten 3 Raka'a. Zum Beispiel. Besser als gar nicht. Sie sagte, er betete 4 Raka'a. Frag gar nicht nach, wie schön die 4 Raka'a waren und wie lange er sie verrichtet hat. Dann betete er wieder 4. Und sie sagte, frag gar nicht erst nach, wie schön diese 4 Raka'a waren und wie lange er sie betete. Und danach betete er 3 Raka'a. Und dann sagte sie, O Gesandter Allahs, sie fragte den Propheten, O Gesandter Allahs, schläfst du eigentlich, bevor du dein Witrgebet verrichtest? Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, O Aisha, meine beiden Augen schlafen, aber mein Herz schläft nicht. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst uns überlegen, lasst uns aufwachen. Wir sind jetzt gesund, wir sind jetzt vielleicht kräftig und stark, aber nach der Stärke kommt die Schwäche und nach der Gesundheit kommt die Krankheit. Und nach dem Jugendalter kommt das Greisenalter und so weiter und so fort. Aber derjenige, der von Anfang an regelmäßig seine Gottesdienste verrichtet und Allah subhanahu wa ta'ala dient, das sind diejenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala besonders mag. Und das sind diejenigen Menschen, deren Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala weiter fortlaufen lässt, selbst wenn irgendetwas dazwischen kommt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Diener oder wenn ein Diener krank wird oder auf Reisen geht, dann wird ihm die gleiche Belohnung niedergeschrieben, als wäre er zu Hause geblieben und gesund gewesen. Und das bedeutet unter anderem auch, wenn du zum Beispiel regelmäßig deinen Kontakt pflegst zu deinen Eltern und ihnen gegenüber gütig bist und sie eines Tages versterben, dir wird immer noch der gleiche Lohn gegeben werden. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Das heißt, diene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt, das heißt, bis der Tod zu dir kommt. Unterbreche diese Handlung nicht. Es gibt Fasten im Monat, Ramadan, aber es gibt auch Fasten in 6 Tagen von Schawal zum Beispiel oder montags und donnerstags. Das Nachtgebet, Allah spricht davon im Koran, nicht nur im Ramadan, sondern auch außerhalb von Ramadan. Allah sagte, الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. Diejenigen, die ihre Gebete dauerhaft verrichten. In Surat Al-Ma'arij. Und in Surat Al-Mu'minun sagt Allah, und diejenigen, er beschreibt die Gläubigen, die auf ihre Gebete stets Acht geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu denjenigen Menschen machen. Allah sagt im Koran Karim, sinngemäß übersetzt, wahrlich diejenigen, die gesagt haben, unser Herr ist Allah und danach standhaft sind, auf sie werden die Engel herabgesandt. Und sie werden zu ihnen sprechen, das heißt beim Sterben, nach dem Tod, habt keine Angst, seid nicht traurig und freut euch über das Paradies, das euch stets versprochen wurde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ein bisschen euch zu diesen Menschen machen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam versprach demjenigen Menschen, der seine Gebete regelmäßig verrichtet und das Freitagsgebet und Ramadan und ähnliches, dass ihm die Sünden vergeben werden, die er dazwischen macht, solange er den großen Sünden aus dem Weg geht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den Menschen machen, die standhaft festhalten an den guten Taten, die nicht damit aufhören. Und wenn es nur wenig ist, lieber wenig und dauerhaft als viel. Und dann hört es irgendwann mal auf. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.